Abschnitt 7 Aus auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Mifes. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2 von Fridtjof Nansen. Übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 18. Wie verändern unsere Route auf Gott ab? Einige Mitteilungen über Klima- und Schneeverhältnisse, Teil 2. Am Abend des 1. September kamen wir auf eine große Welle hinauf und fanden auf deren Kamm eine große Fläche mit fast unmerklicher Steigung landeinwärts. Wir bemerkten eine auffallende Wetterveränderung. Im Westen am Horizont türmten sich schwere Wolkenbänke auf mit runden Kumulusformen, wie wir sie bis dahin hier oben über der Schneefläche nicht bemerkt hatten. Ich hielt es für wahrscheinlich, dass sich diese Wolken durch feuchten Duftzug bildeten, der vom Meer aus über den westlichen Abhang der Schneefläche gezogen kam, und vermutete infolgedessen, dass wir nun so weit gekommen seien, um über diesen hinwegsehen zu können. Auch im Süden und Osten hatten sich Wolken angesammelt, während der Himmel gerade über uns klar war, und ebenfalls im Norden, wo die Schneefläche anstieg, während sie im Süden und Westen abfiel. Alles schien mir darauf hinzudeuten, dass wir jetzt die Höhe von Grönlands Innerem erreicht hatten. Und als dies dann den anderen mitgeteilt wurde, erregte es allgemeinen Jubel, denn wir waren längst der starken Steigung überdrüssig, die uns besonders in der letzten Zeit viel zu schaffen gemacht hatten. Sanguinisch wie wir waren, hofften wir nun bald, die Abschrägungen nach Westen zu erreichen, wo es bergab ging und wo alles Herrlichkeit und Freude sein würde. In der übermütigsten Stimmung sahen wir an jenem Tage die Sonne strahlend und rotglühend hinter die Wolkenbänke versinken und den westlichen Himmel in die stimmungsvollste Farbendichtung verwandeln. Für uns auf dieser Schneefläche umfasste der Abend und der Sonnenuntergang alles, was schön war. Das ersehnte Ziel schien dahinter aufzutauchen. Wir sollten jedoch noch lange warten. Selbstverständlich wurde dieser Abend durch extra Rationen, die wie gewöhnlich aus Haferkeks, Müsekäse und Preiselbeerkompott bestanden, festlich begangen. Und nach der Mahlzeit wurde eine Pfeife geraucht. Es war ein äußerst gemütlicher Abend. Unsere Aneroidbarometer waren jetzt infolge der Höhe und des geringen Luftdrucks derartig gesunken, dass nichts mehr von der Skala zu sehen war. Wir befanden uns jetzt auf einer Höhe von 2400 Meter. Wenn wir noch höher kamen, würde es seine Schwierigkeiten haben, Observationen anzustellen. Mit Hilfe der beweglichen Höhenskala, die an dem Barometer angebracht war, halfen wir uns jedoch ganz gut aus der Verlegenheit, trotzdem der Luftdruck späterhin noch tiefer sank. Von einer Senkung des Terrains ließ sich jedoch nichts verspüren. Wochenlang arbeiteten wir uns durch die endlose flache Schneewüste hindurch. Ein Tag verging wie der andere. Es war dieselbe ermüdende Einförmigkeit, dieselbe anstrengende Arbeit. Wer es nicht erlebt hat, kann sich schwerlich einen Begriff davon machen. Alles war flach und weiß, wie ein in Schnee verwandeltes Meer. Am Tage sahen wir nur dreierlei in dieser Natur. Die Sonne, die Schneefläche und uns selber. Wir nahmen uns aus wie eine verschwindend kleine schwarze Linie, durch eine einzige weiße Unendlichkeit zog. Überall derselbe Gesichtskreis. Nirgends ein Punkt, auf dem das Auge ruhen konnte. Wir mussten häufig nach dem Kompass sehen und die Richtung so gut wie möglich innebehalten, indem wir auf die Sonne achteten, wenn sie sich blicken ließ, die vier Männer ansahen, die in einiger Entfernung hinter uns herkamen und unsere eigenen Spuren nicht aus den Augen ließen. Dies war die einzige Art und Weise, wie wir Krümmung unserer Wanderung vermindern konnten. Wir wussten ungefähr, wo wir waren, und wussten ebenfalls, dass wir fürs Erste keine Veränderung in Aussicht hatten. Die Schneefläche, über die wir uns hinweg bewegten, war beinahe ganz eben. Sie wölbte sich nur in schwachen, langen Wellen, die man kaum mit dem Auge wahrnehmen konnte. Von der einen Uferabschrägung bis zur anderen. Die Richtung der Wellentäler ging ungefähr von Süden nach Norden, rechtweisend. Über die Oberfläche des Schnees schrieb ich am 30. August, dass die lose, frisch gefallene Schneeschicht, die über dem vollständig hartgefrorenen alten Eisschnee liegt, heute nur 4 bis 5 Zoll beträgt und dass sie eben und glatt ist, während sie an den vorhergehenden Tagen 1 Fuß hoch gewesen und dazu zu Schanzen zusammengeweht war, über die Schlitten nur schwer hinweggleiten konnten. Von diesem Tage an war die Oberfläche glatt wie ein Spiegel, ohne andere Unebenheiten als die Spuren, die wir selber hinterließen. Unsere Tagesmärsche waren in der Regel nicht lang, sie schwanken zwischen 1 bis 2 Meilen. Dies hatte seinen Grund darin, dass der Weg ziemlich mühselig war. Wären wir früher im Sommer gekommen, etwa um Johannes, so würden wir eine ausgezeichnet glatte, harte Schneeschuhbahn vorgefunden haben, wie wir sie zu Anfang unserer Wanderung, 22. und 23. August, gehabt hatten. Nun hatte sich jedoch auf dem hart gefrorenen Schnee loser, frisch gefallener Schnee gelegt, der fein und trocken wie Staub und von dem Wind zusammengeballt war, so dass sowohl die Schneeschuhe wie die Schlitten nur langsam und schwer darüber hinglitten. Bei der starken Kälte, die wir bekamen, war dies ganz ungewöhnlich schlimm. Es war, als arbeiteten wir uns durch Sand hindurch, und je weiter wir kamen, desto schlimmer wurde es. Oft fiel auch feiner, frischer Schnee, der die Sache, wenn möglich, noch verschlimmerte. Es war so schwer, vorwärts zu kommen, dass wir uns nur mit Aufbietung aller Kräfte durcharbeiteten. Jeder Schritt kostete große Anstrengung, und das ist auf die Dauer sehr ermüdend. Meine Tagebuchaufzeichnungen aus dieser Zeit trugen unverkennbar das Gepräge, das wir unsere Wanderung sehr beschwerlich fanden. Ich will zur Probe einige derselben mitteilen. Am 1. September schrieb ich, heute war das Terrain ungewöhnlich ermüdend. Es lag ein ungefähr 8 bis 9 Zoll hoher, frisch gefallener loser Schnee, der fein wie Staub und hart wie Sand die Kruste überzog, welcher ein paar Zoll dick den alten, ebenfalls losen Schnee bedeckt. Gegen Mittag, als die Sonne auf den Schnee einwirkte, wurde es schlimmer denn je. In unserer Verzweiflung schraubten Sverdrup und ich die Stahlplatten unter unseren Schlittenschienen ab, weil wir glaubten, dass die Holzschienen bei einer solchen Kälte glatter über den Schnee hinweggleiten würden. Das Resultat war jedoch zweifelhaft. Es war und es blieb ein schweres Stück Arbeit. Scheinbar wird die Sache mit jedem Tag schwieriger. Ein wenig später schrieb ich, an einzelnen Tagen ist es Terrain besser, aber diese Freude ist stets nur von kurzer Dauer und hinterher pflegt es schlimmer denn je zu werden. Sowohl des Nachts wie am Tage fällt häufig ein feiner Schnee, auf dem das Ziehen der Schlitten noch beschwerlicher ist als auf dem alten Schnee. Die Sonne hat, obwohl sie warm scheint, doch selbst zur Mittagszeit nicht so viel Macht, dass sie den Schnee an der Oberfläche so weit schmelzen kann, dass sich eine Kruste darauf bildet. Dieser Fall trat doch am 30. August ein. Wir bekamen eine dünne Kruste über dem Schnee, von der ich in meinem Tagebuch berichte, dass sie zweifelsohne durch die starke Einwirkung der Sonne gegen Mittag und den dann folgenden Frost gebildet sei. Diese Kruste war zwar nicht dick genug, um die Schlitten zu tragen, aber sie trug doch dazu bei, dass sie leichter glitten. Leider währte dies nur einen Tag. Am 8. September heißt es, der Weg ist unglaublich beschwerlich, schlimmer denn je, obwohl er hart ist. Dieser Schnee ist widerspenstig wie Sand. Wir arbeiten gegen Wind und Schneetreiben an. Und weiter am 9. September? Es wurde im Laufe des Tages schlimmer mit dem Schneefall und der Weg wurde schlechter und schlechter. Es war noch weit schlimmer als gestern. Wenn ich sage, dass es war, als wenn wir die Schlitten über ein Lehmfeld zögen, so ist das keine Übertreibung. Wir mussten bei jedem Schritt mit aller Macht anziehen, um die schweren Schlitten vorwärts zu bewegen, und am Abend waren Sverdrup und ich, die vorangingen und den Weg pflügten, fast ganz erschöpft. Die anderen hatten es verhältnismäßig leichter, da sie in unserer Spur gehen konnten, und ihre Schlitten mit den Stahlschienen glitten besser. Aber der Abend im Zelt mit einem guten Brei aus Brot, Bohnenwurst und Pemmikan ließ uns alle Beschwerden des Tages vergessen. Die ihr mitgeteilten Auszüge beweisen wohl zur Genüge, wie schlecht die Beschaffenheit des Weges war. Übrigens muss ich noch erwähnen, dass der Schlitten, den Sverdrup und ich gemeinsam zogen, weit schwerer zu ziehen war als all die anderen. Deswegen ließen wir ihn auch schließlich zurück. Hierüber schreibe ich, am 11. September fanden Sverdrup und ich, dass es schlimmer und schlimmer mit unserem Schlitten wurde. Wir konnten ihn nur noch mit großer Anstrengung von der Stelle bewegen. Wir wussten nicht recht, woran das liegen könnte. Er war immer schwieriger zu ziehen gewesen als all die anderen. Und Sverdrup meinte, der Teufel selber hocke gewiss hinten drauf. Deswegen beschlossen wir am Vormittage, ihn zurückzulassen und stattdessen nahmen wir Baltus Schlitten, der seine Last auf Rafnas legte. Und von nun an zogen die beiden Lappen gemeinsam. Durch diese Veränderung ging förmlich eine neue Sonne über Sverdrups und meinem Dasein auf. Wir kamen mit neuem Schlitten so schnell vorwärts, dass es den anderen schwer wurde, uns zu folgen. Das Leben erschien uns fortan beinahe angenehm. Übrigens waren wir nicht die einzigen, die das Leben schwer fanden. Die Lappen kraken beständig und eines Tages machte Baltur Halt und sagte zu mir, als die beiden Lappen in Christiania gefragt wurden, wie viel wir ziehen könnten, antworten wir, dass wir jeder 3 Vogt ziehen könnten. Aber nun haben wir jeder 6 Vogt zu ziehen. Und das will ich nur sagen. Wenn wir diese Last bis an die Westküste ziehen können, so sind wir stärker als Pferde. Um der Ansicht vorzubeugen, dass wir wenig oder doch nur geringen Nutzen von unseren Schneeschuhen hatten, was man infolge meiner Berichte über die schlechte Schneeschuhbahn etc. schließen könnte, will ich nur sagen, dass die Schneeschuhe eine absolute Notwendigkeit waren. Ohne dieselben wären wir wohl nicht weit gekommen. Wir hätten entweder einen jämmerlichen Tod erlitten oder wären zur Umkehr gezwungen gewesen. Die Skier sind, wie bereits erwähnt, für denjenigen, der sie zu benutzen weiß, den indianischen Schneeschuhen bei weitem vorzuziehen. selbst wenn man einen Schlitten zu ziehen hat. Sie ermüden weniger, weil man sie nicht aufzuheben braucht und weil man nicht nötig hat, die Beine mehr als sonst zu spreizen. 19 Tage hintereinander gingen wir vom frühen Morgen bis zum späten Abend auf unseren Skiern und legten gegen 50 Meilen auf ihn zurück. Das Wetter war ungefähr während der ganzen Wanderung über das Inlandseis ziemlich klar und die Sonne schien von Zeit zu Zeit. Nur ganz ausnahmsweise war der Himmel völlig bedeckt. Selbst wenn Schnee fiel, was oft der Fall war, war er selten so dicht, dass man die Sonne nicht sehen konnte. Der Schnee an und für sich war immer sehr fein und glich mehr gefrorenen Nebel, der herabfiel als Schnee, so wie wir ihn in Europa kennen. Es war ungefähr dasselbe, was wir in einzelnen Gegenden in Norwegen unter dem Namen Frostschnee kennen und der sich bildet, indem die Feuchtigkeit der Luft direkt in fester Form herabfällt, ohne Wolken zu bilden. Wenn dann die Sonnenstrahlen durch diese mit fallendem Frostschnee gefüllte Luft drangen, bildeten sich stets Ringe um die Sonne und diese, sowie Nebensonnen und Achsen durch die Sonne und so weiter, waren deswegen, solange wir uns im Inneren von Grönland befanden, ein fast tägliches Phänomen. Wenn die Sonne sich am Horizont so weit näherte, dass ein Teil des Ringes unter den Horizont kam, pflegte sich an den Punkten, wo der Sonnenring den Rand der Schneefläche schnitt, kräftige Nebensonnen zu bilden. Und gleichzeitig bildete sich eine entsprechende Nebensonne auf der Schneefläche gerade unter der Sonne. Die Kälte nahm mehr und mehr zu, je weiter wir in das Innere eindrangen. Die Sonne hatte aber, wenn das Wetter nur einigermaßen klar war, eine große Macht und zur Mittagszeit konnte sie oft so stark brennen, dass die Wärme geradezu unangenehm wurde. Am 31. August erwähnte ich unter anderem in meinem Tagebuch, dass die Sonne in den letzten Tagen so geschienen hat, dass sie den ganzen Schnee feucht und weich machte. Die Schlitten glitten nur mühsam hindurch und wir bekamen nasse Füße. Wenn es dann wieder fror, sobald die Sonne zu sinken begann, glitten die Schlitten freilich leichter, aber für die Beine sah es schlecht aus. Man musste sich in Acht nehmen, damit sie nicht abfroren. Es geschah häufiger, dass die Schuhe des Abends, wenn wir sie ausziehen wollten, mit den Überstrümpfen und den Strümpfen zu einem Stück zusammengefroren waren. Später vermochte die Sonne den Schnee nicht feucht zu machen, aber sie hatte doch eine große Macht in der Höhe, in der wir uns jetzt befanden, wo die Luft selbstverständlich sehr dünn und verhältnismäßig wenig von ihren Wärmestrahlen in der Atmosphäre absorbiert wird. Als Beispiel von der Wirkung, welche die Sonne hatte, will ich nur anführen, dass ein Spiritusthermometer, das am 1. September in die Sonne gelegt wurde, 29,5 Grad Celsius zeigte, während die Temperatur der Luft nur minus 3,6 Grad Celsius betrug, mit dem Schwungthermometer gemessen. In der Nacht hatten wir minus 16 Grad Celsius gehabt. Am 3. September zeigte ein Spiritusthermometer, das wir um die Mittagszeit auf einen Schlitten in die Sonne legten, eine Temperatur von 31,5 Grad Celsius, während das Schwungthermometer um dieselbe Zeit zeigte, dass die Luft eine Temperatur von minus 11 Grad Celsius hatte. Dieser große Unterschied zwischen der Temperatur in der Sonne und im Schatten hatte zweifelsohne seinen Grund in der starken Ausstrahlung in der dünnen, wenig feuchten Luft in dieser Höhe über dem Meeresspiegel. Schon vor vielen Jahren ist ein ähnliches Verhältnis in Sibirien von unserem berühmten Landsmann, dem Astronomen Hansten, beobachtet worden. In einem Brief aus Irkutsk am 11. April 1829 schreibt er: Die ziemlich hohe Lage des Landes und die bedeutende Entfernung vom Meere machen die Luft trocken und dunstfrei und bewirken ein starkes Strahlen der Wärme, welches letztere mit einem Grund zu der niedrigen Temperatur des Ortes ist. Die Gewalt der Sonne im Frühling ist hier so stark, dass bei einer Kälte von 20 bis 30 Reaumur im Schatten des Mittags an der Sonnenseite das Wasser von Dächern tröpfelt. Astronomische Nachrichten, Band 7, Seite 327. Sobald der Nachmittag herannahte und die Sonne tiefer am Himmel stand, sank die Temperatur der Luft auffallend, aber besonders bemerkbar war dies, sobald die Sonne unterging. Die Skala unserer Schwungthermometer reichte nur bis minus 30 Grad, da niemand um diese Zeit des Jahres eine so niedrige Temperatur in dem Inneren Grönlands erwartet hatte. Aber nach dem 3. September sank die Quecksilbersäule, sobald die Sonne am Abend verschwunden war, schnell tief unter die Skala. Wie tief die Temperatur sank, kann ich leider nicht mit Bestimmtheit angeben. Als ich am 11. September schlafen ging, versuchte ich, den Minimumthermometer unter meinem Kopfkissen zu legen. Als ich aber am Morgen danach sehen wollte, war die Quecksilbersäule weit unter die Skala gesunken, die bis minus 37 Grad reichte. Wahrscheinlich war die Temperatur bis unter minus 40 Grad gefallen. Und das war in unserem Zelt, wo wir 6 Mann schliefen und wo unser Essen auf einer Spirituslampe gekocht wurde. Das Merkwürdige bei der Temperatur dort oben war der große Unterschied von mehr als 20 Grad zwischen Tag und Nacht. Einen so starken Wechsel findet man nicht an vielen Stellen der Welt. Am nächsten kommen die Beobachtungen, die man in der Wüste Sahara angestellt hat, wo es am Tage erstickend heiß sein kann, während des Nachts das Wasser gefriert. Auffallend ist es, dass man nicht früher ein ähnliches bemerkenswertes Sinken der Temperatur während der Nacht auf dem Inlandseis Grönlands beobachtet hat. Der Grund ist wohl hauptsächlich darin zu suchen, dass ungefähr alle früheren Expeditionen, die ein Stück in das Innere hineingedrungen sind, zu einer Jahreszeit und auf einem Breitengrad stattgefunden haben, wo die Sonne des Nachts nicht unterging. Vergleiche Seite 400 bis 401 von Dalakas Expedition. Auch ist von früheren Reisenden kein detailliertes meteorologisches Tagebuch geführt worden. Nach der Art und Weise, wie die Temperatur gegen Abend fiel, hat Professor Mohn ausgerechnet, dass wir in den kältesten Nächten ungefähr minus 45 Grad Celsius gehabt haben müssen. Während dieser Zeit stieg die Temperatur der Luft gleich nach Mittag auf minus 20 bis minus 15 Grad Celsius. Das war also Mitte September. Dies ist ohne Zweifel die niedrigste Temperatur, die um eine entsprechende Jahreszeit auf der Oberfläche unserer Erde beobachtet worden ist. Was für eine Temperatur man in diesen Gegenden mitten im Winter finden würde, entzieht sich jeglicher Berechnung. Fragt man dagegen, welche Temperatur in Grönlands Inneren um die wärmste Zeit des Sommers herrschten und ob dann irgendwelches Schmelzen des Schnees stattfinden kann, so haben wir dafür möglicherweise einen Anhaltspunkt. Nämlich, indem wir den Bau des Schnees ein wenig in der Tiefe untersuchen und sehen, ob der alte Schnee dem Schmelzen ausgesetzt war. Dies taten wir auch, soweit die Zeit es gestattete. Bis zur Höhe, die wir am 30. August erreichten, 1980 Meter, fanden wir den alten Schnee völlig hart gefroren und zum Teil in eine Art körniges Eis verwandelt, oder wenn man will, in einen eisig zusammengefrorenen Kornschnee. Dieser Schnee war offenbar starkem Tauwetter ausgesetzt gewesen, auf das Frost gefolgt war. Oben auf diesem Schnee lag in der Regel 5 bis 10 oder sogar 12 Zoll loser, trockener, frisch gefallener Schnee nach den Sommermonaten. Am Abend des 31. August entdeckten wir zu unserem Staunen, als wir die Schneeschuhstäbe einrahmen wollten, um das Zelt aufzuschlagen, dass sich feierlich über dem alten Schnee, der unter dem frisch gefallenen lag, eine feste Kruste befand. Durchbrachen wir aber diese Kruste, so konnten wir die Stäbe bis ins Unendliche einbohren. Dies war ein deutlicher Beweis, dass wir uns schon damals auf der Höhe, 2270 Metern, befanden, wo die Sonne nur mitten im Sommer eine dünne Schneeschicht weich oder feucht machen kann und diese Schneeschicht gefriert dann des Nachts wieder, wenn die Sonne niedrig steht. Das Schmelzen des Schnees kann folglich die Schneemenge in dieser Höhe nicht im geringsten vermindern, denn das verschwindende kleine Quantum Schmelzwasser, das sich bildet, kann nirgends fortkommen, sondern wird vom Nachtfrost festgehalten. Ein ähnliches Verhältnis fanden wir überall im Inneren des Inlandseises. Das Schmelzen des Schnees war kaum nennenswert. Übrigens war der schichtenweise Bau des alten Schnees ganz eigentümlich. Am 3. September bemerkte ich hierüber, dass ich an jenem Tag wiederholt den Versuch gemacht habe, den Stab durch den Schnee zu stecken und dass ich da in der Regel ganz oben eine dreizellige Schicht bloßen frisch gefallenen Schnees fand. Dann folgte eine Eiskruste, die ungefähr einen halben Zoll dick war, dann 7 Zoll loser Schnee und darauf wieder eine härtere Eisschicht, die sich nur mit Mühe durchbohren ließ. Darauf ließ sich der Stab 1 bis 2 Fuß tief durch härter und härter werdenden Schnee bohren, bis er ungefähr eine Elle von der Oberfläche nicht mehr weiterzubringen war. An einer anderen Stelle, wo ich in der Früh desselben Tages einen gleichen Versuch machte, lagen ganz oben mehrere Schichten in ungefähr demselben Verhältnis. Der Stab ließ sich hier jedoch 2 Fuß durch härteren und härteren Schnee bohren, bis ihn eine ganze Schicht am Vordringen hemmte. Überall landeinwärts fanden wir eine ähnliche Schichtenbildung im Schnee. In der Regel konnten wir den Stock ungefähr so weit wir wollten einrahmen. Alles deutete darauf hin, dass sich das Schmelzen des Schnees in Grönlands Inneren darauf beschränkte, dass die Sonne während der wärmsten Zeit des Jahres die oberste Schneeschicht ein wenig feucht macht und diese in der Nacht wieder friert. Ende von Abschnitt 7.